Apple. Guten Tag, ich heiße Christian Luke, ich rufe von Schweden an. Mhm. Ich würde gern auf die Stern abonnieren. Ja, da brauchen wir eine schriftliche Bestellung, bitte. Eine Schrift... meine Deutsch ist nicht sehr gut. We need a short written letter from you with your order. Können Sie bitte mit meinem Kollegen sprechen? Er hat viele Jahre in Deutschland gewohnt und arbeitet. Ja, natürlich. Ein Augenblick bitte. Herr und Herr. Ah ja. Ja, Apple, schönen guten Tag. Ja, ja. Wir brauchen also eine schriftliche Bestellung für das Abonnement. Ah, ja. Telefunken. Ja. Was ist das? Bitte? Das ist was? Ja. Sehr schön. Oder? Hallo? Ja. Bundestag. Ja, hallo. Hallo, ja. Ja, ich... Ja. Ja, ja. Wir brauchen eine schriftliche Bestellung für das Abonnement. Ja. Bayern München. Ja.